Anlässlich des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il legten die Familien der Auslandskoreaner, die mit den Staatsführern Koreas in enger Verbindung standen, am 18. Dezember an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. An demselben Tag legten sie auch an der Bronzebüste der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Daesung Blumensträuße nieder.